Dann kommen wir jetzt zu dem Hauptvortrag, den wir für heute angesetzt haben. Ich möchte ihn mit Clara Zetkin einleiten, die in Auseinandersetzung mit den Vorwürfen der bürgerlichen Frauenbewegung in Anführungsstrichen meinte, also vorwarf, die proletarische Frauenbewegung ließe sich vor den männlichen Klassenkampfkarren spannen. Dazu meinte Zetkin über Marx: Mit der materialistischen Geschichtsauffassung hat er uns zwar keine fertigen Formeln über die Frauenfrage, wohl aber Besseres gegeben, die richtige Methode, sie zu erforschen und zu begreifen. Erst die materialistische Geschichtsauffassung hat es uns ermöglicht, die Frauenfrage im Flusse der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung, im Lichte der allgemeinen sozialen Zusammenhänge, in ihrer historischen Bedingtheit und Berechtigung klar zu verstehen, ihre bewegenden und tragenden Kräfte zu erkennen, die Bedingungen, unter denen allein die aufgerollten Probleme ihre Lösungen zu finden vermögen. Zitat Ende. Das mag jetzt feministische Theoretikerinnen vielleicht ein wenig verwundern. Und tatsächlich ist dieses ja auch nur ein Teil der Wahrheit, denn die Kritik traf einen entscheidenden Schwachpunkt marxistischer Analysen, der bis in die heutige Zeit linke marxistische Theorieentwicklung feministisch querzulesen erfordert, ob die soziale Kategorie Geschlecht ebenso wie die der Klasse und der ethnischen Zugehörigkeit berücksichtigt ist. Und das bleibt der Verdienst der feministischen Bewegung, diese soziale Kategorie Geschlecht nachdrücklich begründet zu haben. Es freut mich daher ganz besonders, Frieda Haug nun als Vortragende begrüßen zu können, die aus den marxistischen Denktraditionen kommend das Denkwerkzeug aus feministischen Blickwinkeln anwenden konnte und mit ihrer Theorie der Geschlechterverhältnisse ins Zentrum marxistischer Weltanschauung ging, um dieses selbst zu hinterfragen bzw. weiterzuentwickeln. Frieda, es gäbe viel zu ihrer Person zu sagen. Was ich empfehle, ist eine Eingabe auf Google. Man findet dort nämlich nicht nur die Hinweise auf die zahlreichen Publikationen, sondern auch viele spannende Texte, die man downloaden kann, wenn man sich die Bücher nicht leisten kann und will. Einige sind am Büchertisch erhältlich, nein, es ist jetzt nur eins leider erhältlich. Wir hoffen im Laufe der Konferenz noch andere zu bekommen. Da hat es ein Missverständnis gegeben. Man kann sie auch, das findet man auf der Homepage von der Frieda, über den Argumentverlag bestehen, dessen Geschäftsführerin sie ist. Auf ein Buch möchte ich besonders hinweisen, das historisch-kritische Wörterbuch des Feminismus, ein Extrakt der feministischen Fragen des großen historischen kritischen Wörterbuchs des Marxismus, dessen Mitherausgeberin Frieda ist. Und damit, Frieda, bitte zu deinem Vortrag. Müsste ich was von mir noch vorweg sagen? Es gibt ja hier eine überwältigende Mehrheit von Menschen aus der KPÖ. Ich war eigentlich bis vor anderthalb Jahren in gar keiner Partei, wohl aber immer Sozialistin und Marxistin, sodass ich innerhalb der Frauenbewegung so etwas wie ein Linksaußenbein auch war. Ich bin seit der Gründung der neuen Partei Die Linke in dieser organisiert, und zwar mit dem Versprechen, die dort überwältigende Männlichkeit zu ändern. Jetzt arbeite ich schon ein Jahr daran, das hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan, weil die Frage eigentlich nicht so sehr ist, es ist wie eh und je, sondern es geht noch vor den Nullpunkt zurück. Das Problem ist für Menschen, die so aus der 68er-Bewegung kommen wie ich, ist der jetzige Zustand in der neuen Partei Die Linke wirklich noch davor zurück. Man muss also vor Null wieder anfangen. Und das zweite Problem ist, dass es irgendetwas Atmosphärisches ist, mehr als dass man es genau festmachen kann, wie, sodass ich die Frage, die ich bekommen habe, also die Frage, die ich bekommen habe von den vorbereitenden Frauen, war irgendwie so: Kritik an marxistischen Positionen, Kritik an feministischen Positionen und dann das Ganze bündeln zu einer Gesellschaftsanalyse. Das versuche ich also jetzt zusammen in eine Art in einen Zusammenhang zu bringen mit diesem fantastischen Titel. Es geht darum, den Feminismus in die Höhle des marxistischen Löwen zu tragen. Die Urteile, die ich dazwischen fälle, sind notwendig etwas sehr pauschal. Und der Standpunkt ist also immer der einer Sozialistin, Marxistin außerhalb der Organisation. Die Organisation kommt sehr spät zu mir. Nach meiner Erinnerung hat der Marxismus bis in die 90er Jahre eine Art Zement über die feministischen Pflänzchen gelegt, die sich in den marxistischen Reihen zu regen wagte. Danach wurde der Platz abrupt geräumt und Elitefeminismen, Vereinbarkeitslösungen und Mütterkult bepflanzten die Rodung. Feminismus brachte auch vielerorts Neues hervor, den radikalen Bruch mit der Metaphysik. Das sollten wir behalten, aber auch neue Metaphysik, also müssen wir darum weiter kämpfen. Er kam ins Volk und er akademisierte sich. Kein gewöhnlicher Mensch kann heute noch verstehen oder gar nutzen, was von den Universitäten als Feminismus kommt. Für eine kritische Gesellschaftsanalyse gilt es, ein feministisches Projekt aus den Trümmern neu zu erfinden, aus den Fehlern zu lernen und global vorzugehen. Kurz, Feminismus und Marxismus führten in den vergangenen Jahrzehnten keine glückliche Ehe. Vielleicht war die Ehe die falsche Form. Erfinden wir also utopisch etwas Neues. Dafür brauchen wir Begriffe. Fast alle Begriffe, die wir in diesem Kontext brauchen, sind irgendwie schon in Verruf gekommen, abgetragen, unbrauchbar. Zum Beispiel Frauenfragen, schon lange, ne? Emanzipation, Frauen überhaupt, die Flucht ins Englische, Gender, kann auch nicht voll überzeugen, Klasse und Klassenkampf sind schon länger aus dem Feld geschlagen, Unterdrückung und Emanzipation ebenso Worte, die wir nicht benutzen sollten, ganz zu schweigen von den Zielbegriffen wie Sozialismus oder Befreiung und so weiter. Wo man zugreift, hält man etwas Stacheliges in den Händen, das so ohne weiteres sich für einen Neubau nicht eignet. Daher versuche ich das jetzt anders zu bauen. Ich versuche nochmal von Anfang an zu berichten, wie innerhalb der Bewegung und da wiederum im sozialistisch-marxistischen Flügel, aber auch in der Frauenbewegung der Autonomen selbst, eigentlich die Missachtung von Frauen und Frauenarbeit oder die Frauenunterdrückung zu begreifen versucht wurde, dann aus den Halbheiten und Fehlern zu lernen und das anders zusammenzufügen. Ich erinnere also das Ganze nochmal notwendig sehr subjektiv. Zum Ersten, worum es geht, also die Versuche, Frauenunterdrückung zu begreifen, um sie zu verändern, waren zunächst sehr langsam, in sehr langsamen Hin- und Herbewegungen und kamen eigentlich mit der ersten Erkenntnis, es ist gar nicht so, dass jede Einzelne von uns, ich bin jetzt in der Adenauerzeit etwa, es ist gar nicht so, dass jede Einzelne von uns nicht normal ist, sondern irgendetwas an den Frauenformen ist nicht normal, die uns alle unzugehörig macht. Wir alle sind offensichtlich nicht normal, sodass herausgebildet wurde ein kollektives, sehr starkes Wir-Gefühl. Das führte zweitens zum Zusammenschluss, Aktionsräte und Schulung mit der ersten Idee, wir müssen Defizite aufarbeiten. Das war die sogenannte Kompensationsidee. Lang und mühsam war die Lektüre der Klassiker dafür. Es gab keine Frauenbefreiungsbücher, also Zetkin, Bebel und so weiter, aber nicht das, was dann spätere Generationen als eine ungeheure Bibliothek von Frauenbefreiungstexten bekam. Die Klassiker zu lesen, also Engels Ursprung der Familie, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates und sowas, war nicht in sich ganz ertraglos für uns, aber gleichzeitig etwas merkwürdig, weil wir immerzu das Gefühl hatten, eigentlich geht es in diesen Texten nicht um uns. Wir, das sind jetzt eine Gruppe sozialistischer Frauen, haben eine ganze Weile versucht, uns einen Auftrag zu geben, wie Frauenbefreiung in die ganze Welt getragen werden kann und vor allem an diejenigen, von denen wir dachten, sie sind noch unterdrückter als wir. Ich erzähle die Geschichte nicht ganz, weil es auch eine beschämende Geschichte ist. Wir haben jedenfalls im Zentrum versucht, Hauptschülerinnen dazu zu bringen, einen Hauptschulabschluss zu machen, statt allesamt Friseusin zu werden, weil das die Drehscheibe auf dem Heiratsmarkt war. Eine Politik, die relativ erfolglos war, weil wir schon dachten, dass wir den Schlüssel gefunden hatten in der allgemeinen Bildung von Frauen, diese aber nicht fanden, dass das der Schlüssel für ihre Problematik war. Das brachte uns dazu, einen Zusammenhang unter uns herzustellen, indem wir ein gemeinsames Buch über Lernen schreiben wollten, wie wir gelernt hatten, begeistert. Das gelang uns nicht. Auf Seite 80 war immer noch keine Frau erschienen, sondern nur Jäger und Sammler und ähnliche männliche Figuren. Da wussten wir, das wird in der Bewegung nicht gelesen werden, also machen wir das anders. Wir schreiben darüber, wie wir gelernt haben, je einzeln zusammen, im Zusammenhang. Und dann können wir die Begeisterung des Lernens für die Bewegung fruchtbar machen. Das habe ich jetzt etwas ausführlicher gesagt, weil dieser Versuch brachte uns einen doppelten Schock. Der erste Schock war, die Frauen, die vorher so stolz und selbstbewusst etwas für Hauptschülerinnen tun konnten, konnten selber über sich nicht schreiben, außer voller Ressentiment und Hass und Neid. Kurz, es zeigte sich binnen kurzem, dass wir selber alle zusammen ebenfalls Kinder dieser Verhältnisse waren und nicht die Avantgarde, als die wir uns vermutet hatten, die schon weiß, wo es lang geht und den anderen es bloß erzählen muss. Der Doppelschock bestand darin, dass wir unser Avantgarde-Denken schnell aufgeben mussten, dass wir Kinder der Verhältnisse waren und dass wir also, wenn wir untersuchen wollten, wie wir eigentlich, woher eigentlich Frauenunterdrückung kommt oder wie Frauen so werden, wie sie heute sind, bei uns selber anfangen können, sodass unser empirisches Feld sich enorm verbreiterte, ohne dass wir aus dem Haus gehen mussten. Wir konnten über uns selber forschen, wie wir uns gemacht hatten zu den Frauen, die wir sind. An dem Wort gemacht haben, erkennt ihr sogleich, dass dieses die Geburt mehrerer Elemente war, nämlich der zentralen These, Frauen sind nicht Opfer dieser Verhältnisse, sondern sie arbeiten an ihrer eigenen Unterdrückung mit. Sogenannte Opfer-Täter-Diskussion. Und das Zweite, Erinnerungsarbeit ist als Methode zur Frauenbefreiung eine absolut elementare Methode, um herauszuarbeiten, wie wir uns in diese Gesellschaft hineinbegeben haben und an unserer eigenen Unterdrückung mitarbeiten, müssen wir über uns selber ein Verzeichnis anlegen, uns bearbeiten und so weiter. Diese Wendung, die hört sich bescheiden an und auch eigentlich selbstkritisch. Diese Wendung brachte uns eine kleine Gruppe unter den sozialistischen Frauen in einen absoluten Gegensatz zu den Arbeiterbewegungsorganisationen, sodass wir nicht diese stolze Geschichte mit der KPÖ haben, auch nicht mit der DKP in Deutschland, sondern 11 Jahre lang wurden wir bekämpft, weil wir mit dieser einfachen, schlichten Formel, Frauen sind nicht Opfer, sondern Akteurinnen ihrer eigenen Unterdrückung. Oder anders gesprochen, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen, von Peter Weiß. Mit dieser Doppelformel nicht etwa bloß Bescheidenheit vorgelegt hatten, sondern eine implizite Kritik an der Stellvertreterpolitik. Wir sind es, die wir uns befreien müssen. Es kann kein anderer für uns tun, auch die Arbeiterbewegungsorganisation nicht, die zu diesem Zeitpunkt, wo Frauenbewegung schon stark wurde, überall Frauenressorts einrichteten, bei dem jedes Mal ein Mann der Vorsitzende war, weil die aus Erfahrung länger wussten, was Frauen lesen sollen und was sie tun sollen und wie sie sich bewegen. Die lange Diskussion und Auseinandersetzung und auch die Ausgrenzung aus den Arbeiterbewegungsorganisationen, ohne dass wir Mitglieder waren. Ein langer, kulturell schmerzlicher Prozess war ein enormer Lernprozess für uns. Es machte uns auch stolz und bewusst, wie wir eigentlich damit umgehen müssen. Und es legte ein Fundament, das ohne Demokratie von unten, keine Befreiung von Frauen, aber überhaupt keine Befreiung und überhaupt kein Sozialismus möglich sind, sodass wir wirklich radikal in diese Arbeiterbewegungs Selbstverständnis und Politik kritisch hineingegangen sind. Für die Frauenbewegung insgesamt war das Ganze nicht so lehrreich, sondern es gab eine Abkehr vom Marxismus, eine Spaltung der Bewegung in einen autonomen Teil und einen sozialistischen Teil. Die Autonomen gingen relativ unbeschwert, weil sie die Last der Arbeiterbewegungsorganisationen und des Marxismus nicht anders an sich hatten. Die anderen suchten weiter, wo ging eigentlich bei Marx oder im Marxismus die Frauenfrage verloren? War unsere neue Frage. Wo war sie und wie hängen eigentlich Frauenunterdrückung und Kapitalismus zusammen, wo doch wir alle wissen, dass Frauenunterdrückung viel älter ist als der Kapitalismus? Wie sollen wir das also zusammen denken? Wieso ist diese Ehe von Frauenunterdrückung und Kapitalismus überhaupt so glücklich? Ganz anders als die von Marxismus und Frauenbefreiung. Innerhalb der Frauenbewegung, ich spreche jetzt immer sprunghaft hin und her, weil ich gleichzeitig dafür spreche, die Einzelnen, das Erbe aus den Bewegungen, aus der Arbeiterbewegung, aus der Frauenbewegung, aus der Autonomen, aus der Sozialistischen, aus dem Marxismus aufzunehmen, um zusammen an einer wirklichen, kräftigen, handlungsfähigen Utopie oder Politik zu arbeiten. Innerhalb der Frauenbewegung wurde allenthalb Arbeit an den Spuren von Frauenunterdrückung, an den Zusammenhängen mit Normen, mit Werten, kulturell, in den Wissenschaften, im Alltag, in den herrschenden Theorien, in Märchen, im Gesundheitswesen, Schule, Film, Medien, Sprache und so weiter geforscht und in Büchern veröffentlicht. Es war ungeheuer fruchtbar. Kurz, ihr findet eine gute Bibliothek vor, um etwas Neues zu bauen. Die Bewegung war auch eine Lesebewegung, ganz anders als heute. Und sie arbeitete zugleich auch an der Veränderung der Strukturen durch Praxiselemente wie zum Beispiel Gesundheitszentren oder Frauenhäuser oder Ähnliches. Also arbeitete sie strukturell, kulturell und anti-ideologisch. Aus dieser Bewegung ist sehr viel noch zu bergen und zu lernen für uns. Die Frage lautet weiter, wieso gibt es eigentlich Frauenunterdrückung auch innerhalb der Arbeiterbewegungsorganisationen und innerhalb des Marxismus? Und welcher Zusammenhang zu Kapitalismus ist für uns entzifferbar? Es gab innerhalb der Bewegungen zwei Antwortrichtungen darauf. Die eine war, die Frauenunterdrückung liegt an der Gewalt der Männer, zusammengefasst als Patriarchatskritik. Es liegt am männlichen Herrschaftscharakter. Sexualität und Pornografie sind größere Kampffelder. Die prominenteste Vertreterin darin ist Andrea Dworkin gewesen. Es lohnt sich, ihr Buch sich anzusehen noch einmal, was um die Enteignung der Frauenkörper geht. Die Perspektive einer solchen Begründung ist einerseits relativ schwach. Es müssten die Männer umerzogen werden, um eine mögliche Frauenbefreiung überhaupt erst zu erreichen. Das andere, es müssten eigentlich die Frauen sich abspalten von der gemischten Gesellschaft, eigene Frauengesellschaften gründen, ohne das wird es nicht gehen. Es gibt viele feministische Utopien dazu, die immer noch auch noch lesenswert sind, weil ihr darin erkennt, an welchen Punkten sie durch reine Frauengesellschaften, welche schlechten Unterdrückungs- und Gewaltformen sie darin aufgreifen. Mir hat am besten gefallen darin Marge Piercy's Frauen am Abgrund der Zeit, also auch heute noch zu lesen. Nach langem Hin und Her, wie macht man das eigentlich und wie kriegt man das zusammen? Ein wirklich schmerzhafter, langjähriger, mehrere Jahrzehnte dauernder Prozess, habe ich gemeint, dass wir uns bislang die Fragen falsch gestellt und unzureichend gestellt hatten und habe in diesem Buch, die vier in einem Perspektive, die einzelnen Schritte zusammengestellt Und in dem historisch-kritischen Wörterbuch des Feminismus, im ganz ewig langen Artikel Geschlechterverhältnisse, der hat 80 Seiten, das historisch-kritisch aufgearbeitet, wie eigentlich der gesellschaftliche Zusammenhang zu denken ist. Das antwortet dieser Entwurf da drin, der heißt, Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse, antwortet auf folgende Fragen. Wir müssen davon wegkommen, die Frauenfrage als bloße Mann-Frau-Beziehung zu denken und also Männererziehung für ausreichend zu halten. Das geht schon deswegen nicht, weil wir selber an unserer eigenen Unterdrückung beteiligt sind. Zweitens, die Lösung auf diese Frage, die Antwort, muss mehrere Produktionsweisen überdauern, weil wir ja wissen, dass der Kapitalismus jünger ist als die Frauenunterdrückung. Also kann es nicht bloß um Kapitalismus gehen. Drittens, es ist ganz offensichtlich, dass es nicht nur atmosphärisch ist, sondern das Atmosphärische unterstützt ist durch Kultur, Ideologie, Moral und so weiter, muss also in allen diesen Ebenen verankert sein. Weiter, die Konstruktion von Männern und Frauen, eine späte Errungenschaft im Denken innerhalb der Frauenbewegung und auch in dem im Postmarxismus, die Konstruktion also von Männern und Frauen, der antimetaphysische Schub aus der feministischen Theorie muss mit aufgenommen sein. Wir müssen als Akteurinnen einbezogen sein, weil wir ja Mitwirkende an unserer Unterdrückung sind. Die Politik muss in und um die Herrschaftsstrukturen, muss also den Kampf in den Institutionen aufnehmen, muss auf jeden Fall herrschaftskritisch sein. Der Herrschaftscharakter, der in der Trennung der Politik von der Ökonomie besteht, von öffentlich und privat, muss aufgenommen sein und das Dilemma um die Hausarbeit muss aufgearbeitet sein. Das sind jetzt lauter Merkpunkte, die schon als Diskussionen innerhalb feministischer Kämpfe waren. Die müssen jetzt alle irgendeine Antwort finden und zusammengefasst in dieser Formel oder Losung Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse wieder auftauchen. Soweit und solange wir, von den allen habe ich das so gehört, aber bei den anderen weiß ich es natürlich nicht, solange und weil wir alle marxistisch sind, was immer das auch heißt, müssen wir Marx kritisch arbeiten. Also Marx nicht einfach folgen, sondern in der Aufnahme ihn ändern, erneuern. Und wir müssen den zentralen Widerspruch kapitalistischer Gesellschaften, dass die Produktivkräfte sich schneller entwickeln, und an die Grenzen der Produktionsverhältnisse stoßen, aufnehmen. Und es muss gleichzeitig auch denkbar sein, dass die Entwicklung der Produktivkräfte in Widerspruch gerät zu den sie einschließenden Verhältnissen. All dieses müsste also der Rahmen sein, was vorhin kurz die Methode genannt wurde, innerhalb dessen eine solche Formel sich bewähren muss. Eine Kurzfassung zu dem, was Marxismus denkt, wirklich ganz furchtbar kurz, weil ich jetzt voraussetze, dass ihr alle das natürlich auswendig wisst. Marxismus denkt, dass der treibende Zweck der Produktion der Mehrwert ist, Profite also, die entscheidende Grundlage, dass es eine Ware gibt, die mehr hergibt, als man in sie hineinstecken muss, dass das die Arbeitskraft ist und dass die gibt mehr her, als sie zur eigenen Wiederherstellung braucht. Und zwar im Laufe der Geschichte, wegen der Entwicklung der Produktivkräfte, immer weniger Arbeitsstunden notwendig sind. Das hat zwei Folgen. Die Kapitaleigner suchen die Verfügung über die Arbeitskraft, entwickeln zugleich ständig die Produktivkräfte weiter, die Anzahl der Arbeitenden und der Arbeit verringert. Und damit untergräbt er, der Kapitalismus, die Springquellen seines eigenen Reichtums. Bei Marx heißt es den Arbeiter und die Erde. Und damit die Abnehmer der Produkte. Krise, als notwendige Krise kommt von Anfang an die Überakkumulation, wie heute. Und Kapitalismus ist ein Krisenszenario, was von Krise zu Krise stolpert und nicht zufällig heute eine hat. Er muss notwendig immer barbarischer werden, muss kolonial ausschreiten, also sich andere Produktionsweisen unterwerfen und sich einverleiben. Mehr wollte ich euch nicht so als Vorlesung zu Was ist Marxismus geben, aber die Bestandteile brauche ich, um die anderen neuen Vorschläge zu untermauern. Jetzt, was heißt Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse? Warum soll das ein Element sein, den Feminismus in die Höhle des marxistischen Löwen zu tragen? Das bedeutet als erstes, den Begriff Produktionsverhältnisse aus der Einschränkung auf die Lebensmittelproduktion und Verwaltung herauszuholen und also die Frauenfrage ins Zentrum eines neuen Marxismus ganz grundlegend einzuschreiben. Dafür können wir wieder zurück auf Marx gehen, der folgenden Satz sagt, den zitiere ich jetzt auswendig, der kann also etwas ungenau sein. In der Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse. Erstens produzieren sie das Leben, und zwar ihr eigenes und fremdes, also sie bekommen Kinder. Zweitens produzieren sie die Mittel zu diesem Leben. Wir haben also zweimal die Seite des Lebens und einmal die der Lebensmittelproduktion. Marx schlägt dann vor, dass infolgedessen die Entwicklung der Lebensmittelproduktion, also da, wo die Produktivkräfte sind und wo der Profit ist, immer im Zusammenhang mit der Entwicklung der Produktion des Lebens studiert werden muss. Leider hält er sich nicht daran. In der Folge untersucht er, wie die Lebensmittelproduktion voranschreitet. Wie alle wissen, ganz ab und an kommt nochmal ein Bezug, aber im Generellen tut er das nicht. Geschlechterverhältnisse sind also die Frauenfrage oder die Geschlechterverhältnisse werden in der Folge, falscher Anfang, die Konstellation, die wir jetzt vorfinden, ist die, dass die Produktion der Lebensmittel der Produktion des Lebens übergeordnet ist und diese bestimmt. Diese Überordnung der Lebensmittelproduktion über die Lebensproduktion bestimmt die Hartnäckigkeit von Frauenunterdrückung. Ich sage das hinterher noch in anderen Worten. Die Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse, bedeutet zunächst die Absage an die sich immer wieder einstellende Neigung, bei Geschlechterverhältnissen an Beziehungen zwischen Männern und Frauen zu denken. Die sind erst eine späte Folge. Oder aber an Proporze in Statistiken. Es geht ganz umgekehrt darum, die unterschiedlichen Produktionsweisen in der Geschichte immer auch als Geschlechterverhältnisse zu untersuchen, um die Frage also, wie die Produktion des Lebens, einschließlich Naturumgang, im Gesamt der Produktionsverhältnisse geregelt wird und in welchem Verhältnis dieses dann zur Produktion von Lebensmitteln steht. Das schließt die Etablierung der Geschlechter selbst, die Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit, ebenso ein wie die Fragen von Arbeitsteilung und von Herrschaft und darin die ideologischen Legitimationen, Politik um Sexualität ebenso wie die Naturalisierung des Marktes. Damit ist zugleich eine Kritik an der im Marxismus üblichen Verwendung des Begriffs Produktionsverhältnisse und seiner Reichweite gesprochen oder behauptet oder angemeldet. Die Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu denken, klingt zunächst, jedenfalls hat das für mich so geklungen, total anmaßend. Ich habe viele Jahre darum gerungen, das tatsächlich so zu sprechen. Soweit wir gewöhnt sind, Produktionsverhältnisse als Ökonomie und Politik aufzufassen, also als die Weise, wie in der Gesellschaft Waren produziert werden und wie diese Produktionsweise politisch reguliert wird. Aber schließt denn diese Produktionsweise, also diese Bestimmung der Frage nach den Praxen der Geschlechter, die Bestimmung der Frage nach den Praxen der Geschlechter aus, diese alte Bestimmung? Sicher haben wir sofort Konsens, dass dies nicht der Fall sein kann, wenn man nicht versucht ist, die Gesellschaft als Veranstaltung bloß von Männern zu denken. Andererseits sind wir gewohnt, Produktionsverhältnisse als die Organisation der Produktion von Lebensmitteln zu denken, kapitalistische Produktionsverhältnisse also zu begreifen als Organisation profitlicher Produktion für den Markt. Zentrale Begriffe zur Analyse von solchen Produktionsverhältnissen sind zum Beispiel Doppelcharakter der Arbeit, entfremdete oder Lohnarbeit, Wert, Produktivkräfte. Wenn man diese Begriffe sich anguckt, scheint sich daraus zu ergeben, dass alle diese Bestimmungen geschlechtsneutral sind. Und zusätzlich, dass die Praxen, die die Geschlechter als Geschlechter auszeichnen, etwas sind, die in gar keinem Verhältnis zu den Produktionsverhältnissen gedacht werden sollten, allenfalls ganz peripher davon berührt sind, ein theoretischer Grenzwall ums Denken. Innerhalb des Marxismus, es wird übrigens leichter gleich, innerhalb des Marxismus und der durch ihn bestimmten Denkweise gibt es dafür topografische Begriffe wie Basis und Überbau, die empfehlen, wenn überhaupt, dann einen Ableitungszusammenhang herzustellen, also zum Beispiel zu fragen, gibt es Auswirkungen der Produktionsverhältnisse auf die Beziehungen der Geschlechter untereinander? So habt ihr vorhin auch gefragt, gibt es nicht eigentlich Auswirkungen der Krise auf die Frauen? Ne? So zu fragen. Die Frage können wir sofort mit Ja beantworten. Es gibt ja oder gab vielmehr bis kürzlich den männlichen Ernährerlohn, die Gestalt der Hausfrau, die den Lohnarbeiter fit hält und schließlich die Frau als Konsumentin, die einen Teil der in bestimmten Produktionsverhältnissen produzierten Waren kauft und dem Verbrauch zuführt. Wenngleich dies eigentlich nur für den Fordismus gilt und wir danach schon wieder neue Anstrengungen machen müssen, die uns die besondere Weise der neueren neoliberalen Produktionsverhältnisse in Bezug auf die Frauenfrage studieren lassen, das können wir vielleicht in der Diskussion machen, will ich an der Stelle einen anderen Weg einschlagen, obgleich nämlich schon dieser Zusammenhang, also es gibt diese Hausfrau-Ernährer-Geschichte und die Konsumentin und sowas, uns misstrauisch machen sollte in Bezug auf die Nebensächlichkeit der Geschlechterverhältnisse. Für den Zusammenhang der Produktionsverhältnisse möchte der Versuch, Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu behaupten, noch mehr. Es ist dies nämlich die Behauptung, dass alle Praxen in der Gesellschaft durch Geschlechterverhältnisse bestimmt sind, einen Geschlechtersubtext haben, auch in dieser Weise herrschaftlich kodiert sind und wir zum Begreifen von Gesellschaft genötigt sind, dieses, genau dieses grundlegend zu untersuchen. Die umfassende These dazu ist, zwei übereinander überlagernde Herrschaftsarten bestimmen den Fortgang der Geschichte, die Verfügung einiger über die Arbeitskraft vieler in der Lebensmittelproduktion und die Verfügung der meisten Männer über weibliche Arbeitskraft, Gebärfähigkeit und den sexuellen Körper der Frauen in der Familie. Das Widersprüchliche ineinander bewirkt, dass die Entwicklung des Gemeinwesens zugleich mit der Zerstörung seiner Grundlagen voranschreitet, gestützt und getragen durch Geschlechterverhältnisse. Die kriegen also jetzt einen ungeheuren fundamentalen Säulencharakter, vereinfacht. Solange eine Gesellschaft die Frage ihrer Reproduktion inklusive der Natur oder der Naturressourcen nicht gesellschaftlich geregelt hat, wird Frauenbenachteiligung hartnäckig fortbestehen. Sie ist vielfältig moralisch abgesichert. Der Text Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse erschien in mehreren Sprachen und überall wurde heftig dazu diskutiert. Das fand ich ganz gut, aber es gab überhaupt keinen Aufschrei unter Marxisten. Ich habe gedacht, dass ich nun gesteinigt werde und alle erkennen, dass das ein absolutes Sakrileg begangen worden ist. Unter Marxisten und in der Arbeiterbewegung sagte niemand etwas dazu, dass im innersten Heiligtum, nämlich dort, wo die Produktionsverhältnisse sind, ein anderes Bild aufgestellt wurde. Man konnte das übersehen. Es gab für sie gar keine innere Notwendigkeit, Frauenunterdrückung selber zu begreifen, jedenfalls offenbar nicht genug, eine Losung, eine neue These, einen Begriff vorzuschlagen. Und das ist offenbar für uns nicht genug. Es genügt nicht zu sagen, Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse und dann zu hoffen, jetzt haben wir das Ganze gewonnen. Das ist zu wenig, obwohl diese Losung von mir vielfältig mit euch diskutiert werden könnte, wie weit sie eigentlich reicht, sondern wir müssen zugleich auch das innere Hegemonieproblem angehen. Das soll heißen, in unserem Fall, der Standpunkt in der Arbeiterbewegung als innere Gewöhnung oder innere Gewohnheit zwingt zum Ringen um Meinungen und Gewohnheiten auch innerhalb der Linken und von Marxisten. Frauenpolitik hat mithin ein doppeltes Hegemonieproblem. Der Löwe aus dem Titel hütet seine Höhle wie eh und je und übersieht großzügig den zentralen Umbau in seinem Inneren, als spielten Frauen in ganz unwesentlichen Freizeitplätzen darauf herum. Daher gehe ich jetzt noch einmal zurück und frage, wie dieses eigentlich kommt. Also ich habe das mit den Produktionsverhältnissen, mit dem Kapitalismus, ich habe es innermarxisch gelöst, ich habe sie herausgefordert und es ist, als wäre es ein Kinderzirkus. So. Noch einmal zurück. Wo verloren eigentlich Marx und Engels die Frauenfrage, nachdem sie die Thesen zur Produktion des Lebens, die ich euch vorhin genannt habe, zu Familie als ökonomisches Verhältnis, ganz wie allgemein in der Gesellschaft, über die Verfügung über Arbeitskraft sich ebenfalls bestimmen lässt, zu Frauen als Klasse, nachdem sie all dies formuliert hatten, welches ich auch als Ausgangspunkt genommen habe, wo verloren sie eigentlich die Frauenfrage? Setzt die Frage dazu. Als Engels vor 170 Jahren durch England reiste und seinen Bericht über die arbeitenden Klassen schrieb, stieß er auch von verschiedenen Seiten auf die Arbeit von Frauen. Er kam nach einer Auswertung von einer Vielzahl von Statistiken zu dem Ergebnis, vor genau 170 Jahren, 1839, seien in den englischen Fabrikindustrien mindestens 2/3 der arbeitenden Frauen gewesen. Eine ganz verrückte Beweisaufnahme, denn sie bedeutet ja, dass zu Beginn der Industrialisierung das Proletariat weiblich war. Engels wundert sich auch und nennt den Befund eine Verdrängung männlicher Arbeiter, eine Umkehrung der sozialen Ordnung, die zur Auflösung der Familie und Verwahrlosung der Kinder führt. Er denkt zunächst nicht weiter darüber nach, warum er die Arbeiterschaft als an und für sich männlich gedacht hat, wie übrigens auch Marx immer wieder, der immer, wenn es nicht Männer sind, Frauen und Kinder extra nennt und wenn er von Arbeitern spricht und ihrer Reproduktion von Ersatzmännern spricht als Privatsache und sogar schließlich schreibt, ein kleiner Exkurs in die ethnologischen Manuskripte, wo Marx auch nach der Entwicklung oder nach der Geschichte der Frauenunterdrückung fragt. Und da schreibt er folgendermaßen, ohne Selbstkritik und ohne dies zu bemerken, auf der Unterstufe, ist jetzt ein Zitat, beginnen die höheren Eigenschaften der Menschheit sich zu entwickeln. Das sind persönliche Würde, religiöses Empfinden, Offenheit, Männlichkeit und Tapferkeit. Sie werden allgemeine Charakterzüge, auch Grausamkeit, Hinterlist und Fanatismus. Was man daraus lernen kann, wenn man denen so folgt, ist zur schärferen Fassung der Geschlechterverhältnisse in der Entwicklung der Menschheit, lässt sich lernen, dass diese in einer Geschichtsschreibung ganz unsichtbar bleiben, wenn nicht weibliche Arbeit im Rahmen der Gesamtarbeit und Frauenteilhabe an Politik und Gemeinwesen mit detektivischen Augen extra gesucht werden. Ihr werdet es nicht finden in der Geschichtsschreibung. Also müssen wir es extra suchen. Eine extra Frage stellen, die das Schweigen in Sprechen überführt. Aber Marx erkennt plötzlich, leider ganz folgenlos für seine weitere Analyse, Zitat, doch bleibt es dabei, dass zu ihrem Ersatz ihre Reproduktion nötig, zum Ersatz der kapitalistischen Produktion, ihre Reproduktion nötig und insofern ist die kapitalistische Produktionsweise bedingt durch außerhalb ihrer Entwicklungsstufe liegende Produktionsweisen. Dieser Gedanke wurde später von Rosa Luxemburg in Akkumulation des Kapitals ausgearbeitet und heißt, dass Kapitalismus nicht funktioniert, wenn nicht zugleich und von seinen Gesetzen bedroht auch anders gearbeitet wird, ohne Profitmaßstab fürs Handeln. Dieser Gedanke von Luxemburg jetzt wurde von den Bielefelderinnen als innerer Kolonialismus ausgearbeitet, auf die Lage der Hausfrauen und der entsprechenden häuslichen Produktion verallgemeinert. Es lohnt sich auch noch anzusehen, auch kritisch anzusehen, was wiederum dort fehlt. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe zurück zu Engels. Engels, der nicht zunächst nicht weiter über die ihn beunruhigende geschlechtliche Arbeitsteilung im Proletariat nachdenkt, sollte von uns dennoch angesehen werden, weil es lehrreich ist, wie er den Zustand beschreibt. Das ist auch heiter für euch. Zitat: In vielen Fällen wird die Familie durch das Arbeiten der Frau nicht ganz aufgelöst, sondern auf den Kopf gestellt. Die Frau ernährt die Familie, der Mann sitzt zu Hause, verwahrt die Kinder, kehrt die Stuben und kocht. Dieser Fall kommt sehr, sehr häufig vor. Man kann sich denken, welche gerechte Entrüstung diese tatsächliche Kastration bei den Arbeitern hervorruft. Wenig später entdeckt er, dass bei gesellschaftlicher Teilung von außerhäuslicher und häuslicher Arbeit unabhängig vom jeweiligen Geschlecht der häusliche Akteur immer vom Außerhäuslichen beherrscht wird. Hier hat er schon eine Grundlage herrschaftlicher Geschlechterverhältnisse, doch Engels gibt seine Empörung über die Lage der Fabrikarbeiterin wesentlich mit Kategorien der Moral wieder. Es herrscht dort Sittenverderb. Dies erschwert es, den Zusammenhang als Effekt kapitalistisch ausgebeuteter, spezifischer Geschlechterverhältnisse zu sehen. Aber er fährt fort, neue Einsicht, Engels ist gut zu lesen, man sieht seinen Gedankengang, wie er sich entwickelt. Und doch ist dieser Zustand, der den Mann entmannt und dem Weibe seine Weiblichkeit nimmt, ohne imstande zu sein, dem Manne wirkliche Weiblichkeit und dem Weibe wirkliche Männlichkeit zu geben, dieser beide Geschlechter und in ihnen die Menschheit aufs schändlichste entwürdigende Zustand, die letzte Folge unserer hochgelobten Zivilisation. Also soweit Engels, ihr müsst immer damit rechnen, dass diese Art Engels immer noch in den Männern unserer linken Parteien zum Beispiel ein starkes Leben führt. Aber die sorgfältige Lektüre der Klassiker ist auch immer überraschend. Man sieht, wie sie in die verrücktesten Fallen gehen, wie hier Engels mit Mann und Weib, und kann sogleich an der eigenen Empörung erkennen, wo man ebenfalls nicht weit genug gedacht und gefühlt hat. Wie man also eigentlich dem metaphysischen Mann-Weib-Denken entkommen kann, ohne dass die Kritik am stubenkehrenden Mann und seiner Kastration liegende Befreiungspotenzial auch für uns zu verspielen. Schließlich ist ja mit den entsprechenden Gefühlen und Ortszuweisungen auch innerhalb der Linken zu rechnen, denn auch hier ist immer noch ungelöst die Frage von Müttern und Vätern, Familie, Berufstätigkeit und wie wir in diesem Gefühlsknäuel streiten wollen. Folgen wir Engels also mit Humor, denn auch er erkennt schließlich, dass die Geschlechter von Anfang an, ist jetzt wieder ein Zitat, falsch gegeneinander gestellt worden sind. Ist die Herrschaft der Frau über den Mann, wie sie durch das Fabriksystem notwendig hervorgerufen wird, unmenschlich, so muss auch die ursprüngliche Herrschaft des Mannes über die Frau unmenschlich sein. Soweit eine gute Grundlage. Doch das Problem verortet jetzt Engels in der Gütergemeinschaft mit ungleichen Beiträgen. Er schlussfolgert, dass das Privateigentum die Beziehungen der Geschlechter zersetzt. Umgekehrt denkt er die proletarische Familie, weil sie kein Eigentum hat, herrschaftsfrei. Der Gedanke wirkte als ethisches Ideal in der Arbeiterbewegung, als Aussage über tatsächliches Hier und Jetzt war sie allzeit kontrafaktisch. Suchen wir noch einen Augenblick weiter, wie Engels sich das Zueinander von Familie und Industrie ganz allgemein denkt. Der ist unerhört einflussreich für die Arbeiterbewegung, mit der ihr heute zu tun habt. In seinem Vorwort zum Ursprung skizziert er, was unter Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens zu verstehen ist. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen Werkzeugen. Andererseits die Erzeugung von Menschen selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Er nennt jetzt beides Produktion, liefert in dieser Weise einen Ausgangspunkt, das Zueinander dieser Produktion und damit eine Theorie der Geschlechterverhältnisse zu entwerfen, verstellt dies jedoch sogleich durch Bestimmungen, die auf der einen Seite alle Arbeit ansiedeln, Nahrung, Kleidung, Wohnung, auf der anderen Familie, die sich damit nicht durch Arbeit, sondern durch Verwandtschaftssysteme auszeichnet, also Sex und Verwandtschaft. Folgerichtig notiert er auch nach den Exzerptheften von Marx im Ursprung: Die Organisation der Fortpflanzung zeichnet ganz ausführlich nach, welche Frauen mit welchen Männern sexuelle Beziehungen hatten. Ein tödlich langweiliges Kapitel über die Punalua-Familie und die Neffen, Vettern, Onkel-Ehe und so weiter. Aber er untersucht nicht, in welchem Verhältnis die in der Familie verrichteten Arbeiten zur Gesamtarbeit und zur Reproduktion von Gesellschaft stehen. Insofern kann man seine Arbeit als einen Beitrag zur Geschichte der Geschlechterverhältnisse auf der Ebene von Sexualität und Moral lesen und als ein Versäumnis, diese Geschichte selbst als Teil der Produktionsverhältnisse zu schreiben. Dagegen sammelt er viel Material, um jeweils die Erniedrigung der Frauen im Haus nachzuweisen, wobei ihm aber auch hier entgeht, dass Geschlechterverhältnisse die gesamte Gesellschaft bestimmen und nicht bloß auf das Haus beschränkt sind. Engels ist der Urheber praktisch des Opferdiskurses der Frauen. Bei ihm scheinen Frauen immer bloße Opfer zu sein. Das wesentliche Zitat dazu, früher war das ein Lieblingszitat von mir, bis ich erkannte, dass das horrend ist. Das Zitat: Der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Steuer auch im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. An anderer Stelle im Anti-Düring erwähnt er die Arbeit in der Familie, allerdings entgeht ihm da wieder der Bezug auf die Geschlechterverhältnisse. Er nennt nämlich die Arbeit in der Familie als Erzeugung von bloßen Lebensmitteln und schiebt sie damit auf die Stufe, wo nicht Entwicklung stattfindet, kein Fortschritt. Demgegenüber gesellschaftlicher Fortschritt bloß aus dem Überschuss des Arbeitsproduktes über die Unterhaltskosten der Arbeit kommt, kurz aus dem industriellen Arbeitsprozess, als Grundlage aller gesellschaftlichen, politischen und intellektuellen Fortentwicklung. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, weil ihr da nicht drin seid. Auch diese Trennung verunmöglicht, Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu denken, deren Indienstnahme auf gesamtgesellschaftlicher Basis, aber eine Grundlage kapitalistischer Akkumulation ist. Jetzt wird es ganz leicht, weil euch ganz nahe kommt. In der Tradition der Arbeiterbewegung wird fortan, wenn von Frauen die Rede ist, Hausarbeit und die häusliche Sphäre, als wenn man ihnen wohl will, als etwas gesprochen, das abzuschaffen ist. Frauen müssen eingezogen werden in den Klassenkampf, wie man junge Männer in die Bundeswehr einzieht. Engels zum Beispiel hat behauptet, jetzt kommen drei Zitate, Engels, Lenin und Luxemburg: Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf großem gesellschaftlichem Maßstab an der Produktion sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Maße in Anspruch nimmt, möglich durch die moderne Industrie, die auch die private Hausarbeit mehr und mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen strebt. Lenin ist noch toller. Bäuerinnen und Proletarierinnen werden erdrückt, erstickt, abgestumpft, erniedrigt von der Kleinarbeit der Hauswirtschaft, die sie an die Küche und an das Kinderzimmer fesselt und sie ihre Schaffenskraft durch eine geradezu barbarisch unproduktive, kleinliche, entnervende, abstumpfende, niederdrückende Arbeit vergeuden lässt. Luxemburg verschiebt die Sache ein wenig zu für uns etwas produktiv, in uns etwas produktivere Weise. Nämlich, ihr dazu passendes Zitat ist: Als bürgerliche Frau ist das Weib ein Parasit der Gesellschaft. Ihre Funktion besteht nur im Mitverzehren der Früchte der Ausbeutung. Als Kleinbürgerin ist sie ein Lasttier der Familie. In der modernen Proletarierin wird das Weib erst zum Menschen, denn der Kampf macht erst den Menschen, der Anteil an der Kulturarbeit, an der Geschichte der Menschheit. Die Gesamtidee war, müsst ihr prüfen, wie eure Genossen heute sind, die ganze Gesellschaft eine einzige Fabrik. Diese Idee verfehlt theoretisch die Funktion der Arbeitsteilung zwischen Haus und Fabrik und damit die Rolle der Geschlechterverhältnisse auch für die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft. Versuchen wir also der Hartnäckigkeit, mit der sich Frauenbenachteiligung in Erwerbsarbeit und ihre Einschätzung und Entlohnung über Jahrhunderte hält, anders auf die Spur zu kommen. Wenden wir uns also dem so aufdringlichen Befund der Arbeitsteilung im Großen der Gesellschaft zu, nennen wir nicht das eine Arbeit, sobald es außer Haus geschieht, und das andere gar nicht. Oder eben geringschätzig Hausarbeit, wofern es im eigenen Heim stattfindet, sondern fragen, wie eigentlich die menschlichen Tätigkeiten insgesamt zueinander gestellt sind. Bei der Frage nach Geschlecht und Frauenarbeit sehen wir also die eigentümliche Positionierung, die der Produktionssektor im umfassenden Sinn gegenüber dem der Reproduktion hat. Während es im Letzteren um das Wesentliche menschlichen Lebens, um Geburt und Aufzucht, Sorge für Behinderte und Kranke, um die Wiederherstellung der Natur geht, also wie Menschen sich zu Menschen verhalten und zur Natur, erscheint dieser Bereich unter kapitalistischen Verhältnissen als marginal, unwichtig, ein Störfaktor oder als hoffentlich abnahmebereiter Konsumbereich. Über ihm bläht sich der Produktionssektor auf und darüber noch der Finanzsektor, nicht wahr? In dem die Lebensmittel hergestellt und organisiert werden und wird bestimmend. Der Produktionssektor wird dominant, weil in ihm Profite gemacht werden, die Ziele kapitalistischen Wirtschaften sind. Zugleich aber ist kein Leben ohne Lebensmittel. Insofern bilden die beiden Bereiche einen Trennungszusammenhang. Das Wort benutze ich, weil es ein Vorschlag ist, auch an euch die Begriffe so widersprüchlich zusammenzufügen und nicht zu glauben, wir könnten die Frage so lösen, dass wir sagen, ja, wir finden auch, dass das Leben das Bestimmende ist und die Lebensmittel unwichtig. Nein, es ist ein Trennungszusammenhang, der innerhalb des Kapitalismus zugunsten einer Seite gelöst worden ist, die was zu Katastrophen führt. Aber keiner kann ohne den anderen. Die Grenzen um die Bereiche sind scharf gezogen und werden bewacht. Man ist entweder zu Hause oder auf Arbeit, wie das in Nordrhein-Westfalen heißt. Oder wie Marx sagt, wo man arbeitet, ist man nicht zu Hause. Und wo man zu Hause ist, arbeitet man nicht. Das sagt Marx zur Analyse der entfremdeten Arbeit. Und fast so das Auseinander von Kräfteverausgabung in der Lohnarbeit und Zielfindung im häuslichen Glück. Der Satz regte natürlich Feministinnen auf, weil sie sehr wohl wussten, dass zu Hause gearbeitet wird, wenn auch nicht wesentlich von Männern. Aber die feministische Kritik verfehlte damals, dass der Satz vornehmlich dem Trennungszusammenhang gilt. Arbeit sollte so sein, dass man in ihr sich zu Hause fühlen könnte. Und das Zuhause so, dass sinnvolle Arbeit stattfände. Das hätte beide geändert, die Arbeit und das Heim. Und vor allem die Gewohnheit, sie gegeneinander zu setzen. Es hätte also als Politik die Durchquerung von Grenzen empfohlen. Der Blick auf das Zueinander, besser auf die Über- und Unterordnung der Bereiche von Produktion und Reproduktion, kann die Geschlechterfrage und die Hartnäckigkeit der Frauenbenachteiligung in den gesellschaftlichen Verhältnissen verorten und festhalten. Unser Blick hat sich damit von der ausschließlichen Fixierung auf die Erwerbsarbeit gelöst, indem auch Reproduktionsarbeit als Arbeit diskutiert wird. Im Ineinander solcher Arbeitsarten treten sofort weitere Tätigkeiten in den Blick, die wir zunächst ebenfalls jetzt als Arbeit bezeichnen wollen, um das Ganze besser zu begreifen oder um den Skandal ihrer weitgehenden Nichtbehandlung zu verdeutlichen. Das ist die Arbeit an sich selbst, die Möglichkeit, alle menschlichen Fähigkeiten, die jedem Individuum innewohnen, zu entfalten. Es geht auch darum, das eigene Leben als Kunstwerk zu begreifen und sich nicht einfach in den Konsumbereich abschieben zu lassen, als wäre Konsument eine mögliche Individualitätsform für uns. Die Entfaltung eigener schöpferischer Möglichkeiten ist ein Ziel, das in der Diskussion, wenn ihr euch auf die ausschließlich einlasst, um Frauenbenachteiligung in Arbeit und Lohn, nicht vorkommt. Und doch weiß ein jeder, dass die Geschichtsbücher wimmeln, wie Luxemburg das sagt, von den Taten und Künsten großer Männer, nicht von Frauen, und wundert sich nicht genug und weiß auch auf den zweiten Blick, dass die Überforderung, die durch das leicht gesprochene Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das sozialdemokratische Erbe in der deutschen CDU entsteht, auf jeden Fall dazu führt, dass an so etwas wie kreative, künstlerische Betätigung, Klavierspielen, Malen, Tanzen, Dichten, Theaterspielen, Singen und so weiter überhaupt nicht einmal zu denken ist. vom lebenslangen Lernen schon gar nicht zu sprechen. Wir wollen es also festhalten und skandalisieren, dass so viele Menschen, insbesondere weibliche, ihr Leben nicht wirklich ausschöpfen können. Das gehört als dritte Säule zu den Arbeiten. Dass diese Bereiche getrennt wahrgenommen und ihre Grenzen geschützt werden, dafür sorgt umfassend die einschneidende Trennung, die der Politik vom übrigen gesellschaftlichen Leben. Dass die Gestaltung der Gesellschaft eine eigene arbeitsteilige Funktion ist, ein Geschäft für Spezialisten, in das sich die kleinen Menschen nicht einmischen sollten, fällt spätestens seit der Weltwirtschaftskrise als ungeheuerliche Trennung und praktisch als Katastrophe in das Leben der Einzelnen. Die Trennung also der Ökonomie von der Politik, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun, ist Grundlage, dass die vielen Menschen in einer Gesellschaft leben, für die sie unbefugt sind und deren Ungerechtigkeiten sie also passiv ertragen müssen. Jetzt mache ich meinen Vorschlag daraus, was bedeuten alle diese Fäden und was schlage ich jetzt davor, den ich die vier in einem Perspektive genannt habe, sehr knapp, weil ich das gestern auf der Uni etwas ausführlicher machen durfte, obwohl ihr alle dort nicht war. Dass dies nicht so bleibt, dass wir also diese vier Sektoren haben, wovon einer marginalisiert wird, der dritte als Luxus gilt, ein über den wir gar nicht nachdenken, nur für eine Elite möglich, der vierte schon gar nicht angerührt wird, nämlich dass Politik von anderen für uns gemacht wird. Dass dies also nicht so bleibt, dafür ist nachhaltige Umordnung angesagt. Ich schlage also die vier in einem Perspektive für uns vor. Ich habe das historisch verankert ausgearbeitet, dass Politik heute vom Standpunkt von Frauen heißt, diese vier Tätigkeitsbereiche zusammenzufügen. Die Grenzen zwischen ihnen, soweit sie auf Personen fixiert sind, einzureißen, die entsprechenden Haltungen zu ändern. Das betrifft alle, also die Arbeit der Erstellung der Lebensmittel im weiteren Sinn, heute in der Form der Lohn- und Erwerbsarbeit geregelt, die zugleich den Anteil am gesellschaftlichen Reichtum sichern soll, ebenso als Menschenrecht zu behaupten, wie die Teilhabe an der Arbeit an Menschen und Natur, heute als Reproduktionsarbeit bezeichnet, die Entwicklung eigener vielfältiger Fähigkeiten als Anstrengung und als Genuss und vor allem die politische Betätigung. Das Modell ist selber ein Eingriff ins Zeitregime der alltäglichen Lebensweise, in die Vorstellung von Gerechtigkeit, die bei der Arbeitsteilung beginnt, in das Konzept der Menschenwürde, die sich auf ein erfülltes Leben unter Entwicklung aller kreativen Möglichkeiten bezieht, womit das aufhört, eine bloß moralische Kategorie zu sein, und in die Vorstellung von Demokratie, die nicht auf der Basis von bloßer Stellvertreterpolitik denkbar ist, sondern als Beteiligung aller am politischen Leben der Gesellschaft. Das Konzept selbst ist eine Aneignung und Fortentwicklung von Rosa Luxemburgs revolutionärer Realpolitik. Es verbindet nämlich eine Perspektive, das integrierte Leben in allen vier Bereichen, mit alltäglicher Realpolitik. Insofern erhöht es die politische Handlungsfähigkeit heute in den Tageskämpfen um Reformen und verändert sie zugleich durch Ausrichtung auf die umfassende Perspektive. Vor allem arbeitet es gegen die Gewohnheit, die bürokratisch fixiert ist, Politik in einzelne Ressorts aufzuteilen und sich dann gelähmt in einem jeden abzustrampeln und nicht zu erkennen, dass es genau diese Aufteilung ist, die herrschaftssichernd die Fantasie lähmt und die Aufbruchsenergien einsperrt. Ich mache das an einem Beispiel, Familienpolitik zum Beispiel. Es ist ja ohnehin vermutlich für euch alle so, dass wenn ihr Familienpolitik hört, ein großes Gähnen und Langeweile sich ausbreitet, selbst wenn ihr es paart mit Jugend und Sport. Es geht nicht. Es entfaltet sich überhaupt keine Fantasie und keine Aufbruchsstimmung. Arbeitspolitik ohne Lebensweise, also Hartz IV und 1-Euro-Jobs, Arbeitsämter und all dieses. Selbstentwicklung kommt allenfalls in Bildungspolitik in den Blick, aber da wesentlich für Heranwachsende, manchmal auch für Senioren, weil wir die nicht mehr so dringend brauchen, für die aber ansonsten Rentenpolitik zuständig ist. Vom Standpunkt des gesamten Lebens und seiner menschlichen Führung wird in der Politik um Arbeit Leitlinie die notwendige Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit auf ein Viertel der aktiv zu nutzenden Zeit. Nehmen wir der Einfachheit halber an, wir wären bereit, 16 Stunden am Tag tätig zu sein, können wir uns nicht mehr als 4 Stunden in der Erwerbsarbeit leisten, weil wir die anderen 3 Teile auch noch haben. Perspektivisch erledigen sich auf diese Weise Probleme von Arbeitslosigkeit. Wir haben dann weniger Menschen als Arbeitsplätze mitsamt Prekariat und Leiharbeit. Und so gesprochen gehen alle einer Teilzeitarbeit nach, beziehungsweise der Begriff hat aufgehört, etwas sinnvoll zu bezeichnen. Und wir können uns jetzt endlich konzentrieren auf die Qualität der Arbeit, ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung von Fähigkeiten und auf das Was der Produktion. Für die Reproduktionsfamilienarbeit bedeutet dies zuallererst auch eine Verallgemeinerung. So wie niemand aus der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sein kann, so auch nicht aus der Reproduktionsarbeit. Aber wir sollten unbedingt aufhören, das negativ zu sprechen, also wie das in der Linken gesprochen wird, jede zweite Windel ein Mann oder auch er soll den Mülleimer runtertragen oder die Drecksarbeit muss auch an Männer verteilt werden. Ganz im Gegenteil, alle Menschen, Männer wie Frauen, können und sollen hier ihre sozialen, menschlichen Fähigkeiten entwickeln. Wir sollten das positiv sprechen als Stärke. Sie widmen sich der Arbeit an anderen Menschen, was wir als das Menschliche an Menschen zu nennen gewohnt sind und was Marx dann dazu gebracht hat, mit Charles Fourier zu erkennen, dass der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation ist, weil, wenn auch die Schwächeren im gleichen Maße wachsen können, das wahrhaft Menschliche sich zeigt, wozu auch die Liebe gehört. Oder nochmal in Marx' Worten, inwieweit das Bedürfnis des Menschen zum menschlichen Bedürfnis geworden ist, inwieweit er in seinem individuellen Dasein zugleich Gemeinwesen ist. Das ist dieser große Sektor, der als marginalisierter innerhalb kapitalistischer Verhältnisse vorkommt und den wir jetzt hervorholen und geben ihm ebenfalls 4 Stunden für alle. Der Marx-Satz hörte sich rätselhaft an, weil er spricht, dass gesellschaftliche Entwicklung und individuelle Entwicklung in eins fallen. Aber das kann man ja diskutieren. Es ist der Sinn, ich weiß, dass übrigens an dieser Stelle unter Feministinnen auf jeden Fall die Alarmlampen angehen und sie behaupten, dieses aber von Marx doch ein rein heterosexuelles Arrangement. Ich hoffe, dass wir das Aufzuhebende daran dennoch diskutieren kann. Es ist der Sinn der 4-in-1-Perspektive, die Verknüpfung der Bereiche als notwendige Grundlage einer emanzipatorischen Politik zu fassen. In dieser tauchen die Frauen anders auf als üblich, diesmal an Schlüsselstellen. Die Perspektive kann nämlich derzeit vom Frauenstandpunkt gesprochen werden, weil sie es sind, die den Reproduktionsbereich, also den Standpunkt des Lebens, so wichtig nehmen, dass sie ihn nicht vergessen können bei der Planung des Lebens oder bei der Planung von Politik. Sie sind es zugleich, die den Erwerbsarbeitsbereich nicht so wichtig nehmen, dass sie ihn allein für das Zentrum halten können und dann zusammenbrechen, wenn er nicht voll 8 Stunden für sie gilt. Es ist dringlich, dass sie mit der Selbstaufopferung aufhören und ihre eigene Entfaltung in eigene Hände nehmen. Sie müssen sich in die Politik einmischen, weil sie für die Gestaltung ihres und anderer Leben den Staat von unten nach oben umkehren müssen, wie Brecht das genannt hat. Ganz wichtig ist, dass keiner der Bereiche, ihr könnt das politisch mal durchdeklinieren in der Diskussion, keiner der Bereiche ohne den anderen verfolgt werden sollte. Weil, wie uns auch Rosa Luxemburg einschärft, wenn man einen alleine verfolgt, wird er zwangsläufig reaktionär. Ihr könnt das auch im Einzelnen sehen, wie zum Beispiel an der Politik von Christa Müller für Mütter, aber auch an der Gewerkschaftspolitik, wo nur für die noch einen Arbeitsplatz Besitzenden etwas errungen wird und so weiter. Man kann das in jedem Bereich sehen. Der dritte Bereich, die Selbstentfaltung, das gilt etwas für die Elite, wenn man ihn alleine verfolgt und so immer weiter. Die beiden, alle 4 gehören zusammen verfolgt, sodass eine Lebensgestaltung angezielt wird, die zu leben umfassend wäre. Lebendig, sinnvoll, eingreifend und lustvoll genießend. Das ist natürlich kein Nahziel, nicht heute, nicht hier durchsetzbar, doch kann es als Kompass dienen für die Bestimmung von Nahzielen in der Politik, als Maßstab für unsere Forderungen. als Basis unserer Kritik, als Hoffnung, als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht und in der endlich, jetzt gehe ich wieder zurück zu Marx, die Entwicklung jedes Einzelnen zur Voraussetzung für die Entwicklung aller werden kann. Habt ihr noch Kraft für einen Zusatz? Ein Zusatz. Du nicht? Glaubst nicht, Birge? Kein Zusatz mehr? Das war schon ganz viel. Oh ja. Er lockert das Geballte auch ein bisschen auf. Ich wurde von der Parteiführung der Linkspartei aufgefordert, das neue Programm, welches jetzt im Stehen ist, feministisch zu begleiten, wissenschaftlich. Und damit das Feministische nicht, wie es jetzt der Fall ist, immer nur so als Schwänzchen angehängt wird oder als Petersilie, das immer irgendwo steht, und Geschlecht oder so. Und die einzelnen Bereiche je getrennt verfolgt werden. Ich soll also darauf achten, dass wir das grundlegend können und dazu einen Wissenschaftlerinnenkreis zusammenfügen, der das diskutiert. Dieser erste Schritt ist total misslungen, weil sich sofort diese Wissenschaftlerinnen nicht auf ein feministisches Projekt einigen konnten, welches dann hätte als Maßstab der Korrektur dienen können für das Gesamte. Ich dachte, den haben wir doch, das können wir ganz leicht machen, das war nicht der Fall. Daraufhin habe ich wie immer die Flucht nach vorn angetreten. Ich habe eine globale Umfrage gemacht, 150 marxistische Feministinnen in aller Welt befragt, was sie für ein dringliches feministisches Projekt für von heute halten. Diese Umfrage selber ist ein solches Politikum, dass ich hoffe, sie wird euch selbst auch beflügeln. Das war wie, als hätte man ein Ventil geöffnet und plötzlich kamen die Texte innerhalb von 3 Tagen oder so, schrieben die Frauen, wie verrückt ist es wirklich wahr? Ihr habt eine Partei, die Feminismus diskutieren will und zusätzlich links ist. Behaltet uns in diesem Projekt, wir wollen mitmachen, wir machen es global, wir machen es weltweit und folgende Punkte sollten auf jeden Fall nicht vergessen werden. Und dann treten die alle auf, die ihr namentlich kennt und nennen ihre zentralen Punkte. Und Nancy Fraser hat dazu geschrieben, auf eine witzige Weise, die parallel fast zu 4-in-1 Perspektive geht und doch ganz anders wieder ist. Auch sie findet, dass diese Zeit jetzt nach der Krise, inmitten der Krise, eine Zeit ist, wo es uns möglich sein müsste, an Schlüsselstellen Demokratie von unten durchzusetzen. Das ist der eine Gedanke von ihr. Und der andere Gedanke, dass wir aus den bisherigen Altfeminismen einige Elemente behalten sollten, das Antimetaphysische und die Problematik, dass die Politik mit dem Staat, auch gegen den Staat, gemacht werden muss. Aber was sie gar nicht macht, absolut gar nicht, ist, dass sie die Entwicklung der Produktivkräfte, die die Arbeitszeit so rasend verkürzt hat, die notwendig ist, um diese Gesellschaft so zu halten, wie sie ist, nicht auf Kosten der Arbeiten gelöst wird, also mit struktureller Arbeitslosigkeit, sondern dass wir das aufnehmen können und sagen, so, jetzt ist genug, radikale Arbeitszeitverkürzung für alle und die Losung durchsetzen, Teilzeitarbeit für alle. Und auf dieser Basis eigentlich die Umordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse mit Rückenwind antreten können. So, das dazu.